Hi, mein Name ist Jonathan Rebes und ich bin ein ziemlicher Philosophie-Anfänger. Vielleicht so wie ihr. Aber genau wie ihr hab auch ich großes Glück, denn mein Bruder Micha, der ist das nicht. Jeden Monat bringt Micha uns eine neue philosophische Theorie näher. Wer ist dieser Kant? Wovon redet Judith Butler? Oder was ist eigentlich Liebe? All das musst du nicht extra studieren. Für das zumindest Wichtigste reicht manchmal auch ein einziger Podcast. Wie wird man eigentlich glücklich? Epikur meint, Dreh- und Angelpunkt in unser aller Leben, das ist die Lust. Was Epikur damit genau gemeint hat und warum das nicht bedeutet, dass du ab heute lediglich immer nur noch deinen Gelüsten nachgehen, Fastfood fressen und den ganzen Tag Videospiele zocken solltest, das erfahrt ihr jetzt in dieser Episode über Epikur und dem lustvollen Leben. Kapitel 1. Epikur, der Philosoph der Lust. Hi Jona. Hi Micha. Heute geht es um Epikur, den Philosophen der Lust. Ja, oh, ja. Ist richtig. Scheinbar. So hat die Stimme gerade, die das erste Kapitel angesagt hat, zumindest erahnen lassen. Ja, ja. Hat sie recht. Heute geht es um Epikur. Ja. Ein Philosophen, den wir an der ein oder anderen Stelle auch schon mal in unserer Historie von Philosophie to go erwähnt haben. An welcher Stelle genau? Hörst du nachher dich wieder zurückerinnern? Mhm. Sag ich jetzt mal nicht. Ich weiß es nämlich auch gerade gar nicht. Also ich kann es gerade gar nicht so richtig einordnen. Ja. Der ist auf jeden Fall relativ bekannt und hat ganz viel mit Lust und auch, weiß ich nicht, sowas wie Hedonismus kann man mit ihnen in Verbindung bringen. Und da wurde sich unter anderem auch von der... Hedonismus ist genau das, ne? Dieses nach Lust streben. Genau, genau, genau. Und da wurde sich von der Community auch tatsächlich gewünscht, schon mehrmals. Und diesmal hat es quasi auch geschafft, hier in diesem Podcast aufzutauchen. Also das war jetzt auch eine der Folgen, wo wir quasi bei Patreon und Steady, ne, wofür wir hier immer fleißig Werbung machen, wo Leute dann abstimmen konnten, was wird die nächste Episode, und Epikur hat es geschafft. Genau. Also heute geht es um quasi die Philosophie der Lust, könnte man vielleicht so sagen. Mhm. Aber übergeordneter und einfacher geht es um das glückliche Leben, um das gelungene Leben, um das glückliche Leben, um das lustvolle Leben, vielleicht auch als eine Definition des glücklichen Lebens. Und das wird uns heute ein bisschen begleiten über die drei Kapitel hinweg. Und wir fangen auch beim diesem Mal wieder an, eine kluge Frage zu stellen, und im besten Falle kriegen wir eine kluge Antwort. Ja, eine Antwort. Und Jona, was glaubst du, wenn man sich so das glückliche Leben anguckt, vielleicht auch das gelungene Leben, das lustvolle Leben. Das ist eine ganz falsche Adresse hier. Aber ja, frag ruhig. Ob, und das ist ja Epikurs Idee, wie genau, das erklären wir noch, aber ob Lust wirklich so ein Grundprinzip des glücklichen Lebens sein kann. Also ist Lust wirklich etwas so Zentrales? Also ist Lust ein Prinzip, ein Grundprinzip, nach dem sich dein Leben, dein Handeln, vielleicht sogar in letzter Konsequenz komplett ausrichten sollte? Das ist die Frage. Ja. Okay, du hast es sehr akademisch formuliert. Ich reformuliere es nochmal in meinen eigenen Worten. Macht Lust glücklich? Das ist ja im Prinzip die Frage, oder? Also ist, wenn ich lustvoll unterwegs bin, bin ich dann ein glücklicher Mensch am Ende des Tages. Genau, und als komplettes übergeordnetes Prinzip. Also alles andere ordnet sich der Lust unter. Mhm. Okay, interessant. Ich antworte mal ganz kurz und knapp. Muss ich mir natürlich auch Gedanken machen darum, aber Lust schon wichtig, auf jeden Fall. Mhm. Es sind schon viele Sachen, die Spaß machen, die einfach mit Lust, ne, also ich denke jetzt irgendwie an was denke ich denn? Ich denke an, also die ersten beiden Sachen, die mir einfallen, sind Essen und Sex. Ehrlicherweise. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, was noch alles unter Lust fällt. Nee, das sind die zwei Sachen. Aber ist es auch für dich dann auch sowas wie... Trinken. Weiß nicht. Ja, also wirklich irgendwie Alkohol trinken, irgendwie mit Freunden abhängen? Ja. Ist es das auch alles? Oder was? Ja. Klar. Das, was mir Lust bereitet. Ja, Lustgewinnung. Okay. Dann vielleicht ist es auch Podcasten. Ich meine, vielleicht macht das ja auch Spaß. Okay. Ja, also finde ich schon sehr, sehr wichtig, auch einen sehr, sehr wichtigen Teil eines gelungenen Lebens. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es doch schon auch ganz wichtig ist, einen Ausgleich zu haben von Dingen, die vielleicht in dem Moment, wenn man sie macht, nicht unbedingt Lust bringen, aber hinterher ist man dann zufrieden. beispielsweise eine gewisse Form von Arbeit zum Beispiel, ne, wenn ich irgendwie auf etwas hinarbeite, das macht vielleicht in dem Moment gar nicht so viel Lust, aber wenn ich dann damit fertig bin, dann kann ich so sagen, ah ja, krass, okay, cool, und jetzt bin ich richtig zufrieden plötzlich mit mir selbst und mit dem Leben. Oder Sport ist vielleicht ein intuitiveres Beispiel, was vielleicht noch mehr Leute da draußen nachvollziehen können. Sport an sich kann auch Lust bereiten, kommt auf den Sport an, aber ganz oft macht es ja auch keine Lust. Aber danach, wenn man fertig ist, ist man so, okay, cool, krass, das hat mir jetzt richtig gut getan und jetzt bin ich einfach zufrieden. Ja, das ist so jetzt das quasi so das andere Pendant. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass man, wenn man jetzt sein ganzes Leben nur der Lust nach eifert, dass man dann ein glücklicher Mensch ist. Ich glaube, das kippt dann sehr schnell das Pendel in die falsche Richtung. Okay, ja, mal gucken, was Epikur sagt. Mhm. Das mit Sport kann man ja auch übersetzen auf Erfolg oder so, dass man quasi vorher sich ein bisschen anstrengt oder in der Schule und dann erntet man quasi etwas und das bereitet. Eine lustige Frage ist, wie viel muss man sich vorher vielleicht anstrengen und lohnt sich diese Anstrengung auch immer? Aber ja, letztlich geht es auch bei Epikur genau um das, was du gerade gesagt hast, und das fand ich einfach ganz, ganz spannend, so wie die Wichtigkeit in diesem Mittelmaß, so ein bisschen wie du es beschrieben hast, darauf werden wir auch zurückkommen. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, auch ganz spannend, sich mit Epikur zu befassen, weil wir hatten ja auch schon mal eine Folge zum gelungenen Leben mit Hartmut Rosa und auch mit ein paar anderen noch. Und da ging es ja bei Hartmut Rosa auch um so Resonanzerfahrungen, also Erfahrungen, die dich irgendwie, jetzt ganz, ganz einfach gesagt, die dich berühren, die so spontan entstehen. Und das hat weniger etwas mit, ich strebe jetzt irgendwie nach meiner Lust, das, was mir Lust macht, Lust, das, was mir Freude bereitet, dieses vielleicht auch hedonistische, inwiefern das auf Epikur zutrifft, das schauen wir gleich mal, aber er ist schon so ein Vertreter des Hedonismus, so ein bisschen. Also des Lustvollen. Des Lustvollen, genau. Auch wenn er das nochmal ein bisschen anders alles gleich definiert, das werden wir okay, uns, aber das ist im Prinzip das Thema, ne? Also man kann jetzt hier erfahren, Epikurs Sicht darauf, was macht ein schönes Leben aus. Genau. Und ein schönes Leben. Okay, das ist ja schon mal ein schönes Thema eigentlich. Ja, genau. Ich wusste auch, wie gesagt, ich wusste gar nicht, worum es geht. Nur Epikur gerade von dir gehört, als du hier durch die Tür reingegangen bist. Ja. Kannst auch gar nicht, immer noch nicht einordnen, aber das ist ja schon mal eine schöne Frage eigentlich. Richtig. Und die ersten Sachen, die auch Epikur nennt, wenn es um Lust geht, ist Essen, Trinken und Sex. Also wie bei dir. Okay, da sind wir also nicht so weit auseinander. Sind nicht so weit auseinander. Und er sagt, das sind alles Güter, für die es sich lohnt, zu leben. Und das Leben soll sich ja lohnen, also geht es irgendwie um Lust. Und auch alle Sachen, die das Leben braucht, ehrlicherweise. Genau, kommen wir auch noch drauf zurück. Sehr gut, sehr, sehr gut. Es gibt verschiedenste Philosophen und Philosophinnen, die sich auch an Epikur orientiert haben. Und zum paar hatten wir auch schon eine Folge, deswegen erwähne ich die einmal kurz. Ne? Also gerne. Arthur Schopenhauer zum Beispiel, hatten wir eine Folge, der ist auch so ein bisschen epikuriäisch unterwegs. Karl Marx kann man da noch nennen. Leibniz hatten wir nicht so viel, aber ein bisschen einmal tatsächlich auch in der Folge. Friedrich Nietzsche, das sind alles so dann in dem Fall männliche Philosophen, die auch auf Epikur Bezug nehmen, beziehungsweise dem wohlgesonnen sind. Epikur selbst hat 341 bis 270 vor Christus gelebt und ist 71 Jahre alt geworden. Hat in der Antike quasi gelebt und war auch ein Begründer einer philosophischen Schule damals. Also es gab unterschiedliche philosophische Schulen, so ganz große, Aristoteles oder die Stoa und weiß nicht, Platon. Und eine davon war auch die von Epikur, die er gegründet hat, wo er dann im Garten auch, wie die meist anderen da auch, Philosophie betrieben hat und auch nach seiner Lehre quasi gelebt hat und seine SchülerInnen auch gelebt haben. Also ein lustvolles Leben, was auch immer genau lustvolles Leben dann heißt. Sag nochmal ganz kurz, welches Jahrhundert? 341 bis 270 vor Christus. Vor Christus? Vor Christus. Eieiei. Okay. Also schon eine Ecke her. Es ist ein bisschen her. Ja. Ja. Genau, es ist ein bisschen länger her, aber noch scheinbar so bekannt. Und so relevant, dass er heute hier Erwähnung findet. Mhm. Die Schule, die er gegründet hat, ist auch eine Schule, die dann das Glück oder die Lust in den Mittelpunkt gerückt hat. Und wo auch das Streben danach im Mittelpunkt steht. Das Streben nach Lust und die Vermeidung von Unlust. Das wird noch wichtig werden. Also auf der einen Seite das Streben nach Lust, aber auch die Vermeidung von, ja, von Unlust als so ein hedonistisches Kalkül, als so ein Grundprinzip. Ne? Ist der Hedonismus, weil du hast das Wort schon so oft benutzt, ja, ist das auf, von ihm zurückzuführen oder ja, die, ist das seine ja, Schule? Das müssen wir am Ende vielleicht nochmal so ein bisschen, also er ist eigentlich kein klassischer Hedonist. Da, ne, es geht, wir müssen nochmal erklären, wie er dann wirklich so dieses, das Lustvolle definiert, aber er wird häufig mit denen in Verbindung gebracht und wurde auch damals so gebrandmarkt von anderen. Das ist doch der Philosoph, wo es nur um Lust geht, nur um Sex und um Saufen oder was auch immer. Okay. Genau, und das Lustprinzip ist letztlich ja, Ziel des Lebens. Ziel eines glücklichen Lebens. Und er hat sich da ganz einfach an einen Säugling orientiert. Als er die beobachtet hat, hat er gesagt, naja, die streben ja auch letztlich immer um Lust. Die tun das, was ihnen Lust bereitet und schreien, wenn sie Unlusterfahrungen haben. Und das scheint ein wichtiges Prinzip zu sein des Menschen, wenn das schon so früh quasi vorkommt. Ja, und, also okay, ja. Ne, und das ist dann auch quasi Ausgangspunkt seiner Philosophie geworden. Also er sagt auch so etwas wie, Anfang und Ende unseres Lebens ist die Lust. Oder sie ist unser erstes angeborenes Gut. Sie ist Ausgangspunkt für alles Wählen und Meiden und Richtschnur zur Beurteilung jegliches Gutes. Die Richtschnur zur Beurteilung jeglichen Gutes. Genau, gut im Sinne von Güter. Ach so, okay. Dachte jetzt ja? auch gerade schon, jetzt kommt hier so eine moralische... Nee, das nicht, aber auch die Lust ist vor der Moral zu betrachten. Mhm. Ja, kommen wir auch noch drauf. Er sagt auch noch vielleicht so 2, 3 Zitate, weil ich es irgendwie ganz nett finde. Sag mal, ist dir der Kaffee ausgelaufen oder was ist da mit deinen... Mit deinen Notizzetteln eigentlich los, die sehen ja furchtbar aus. Ja. Also es war scheinbar bei dir auch ein sehr lustvolles Wochenende, so sieht das aus. Ja, oder ein sehr unterhaltsamer Flug, als ich die Podcast-Folge vorbereitet habe im Flugzeug. Eieiei. Also, war viel los. Da müssen wir mal in Begleitpost eigentlich bei Instagram machen. So sieht geil aus. Es sieht schon, also das wirklich überraschend. Also, ein Zettel ist auch komplett Schrott gegangen währenddessen. Aber okay, zurück zu Epikur. Ja, nicht der, also ich werfe jetzt noch 2, 3 Zitate rein und ich glaube am Ende können wir die richtig gut verstehen. Das heute mal am Anfang, letztes Mal war es ja am Ende das Zitat. Ja. Nicht das Vielbesitztum schafft Glück, sondern die Vernunft, kennen wir, ist ein guter Begriff, sondern die Vernunft. Immanuel Kant, unter anderem. Letzte Folge. Genau, also nicht das Vielbesitztum schafft Glück, sondern die Vernunft, die alles Überflüssige abschneidet und das Notwendige herbeischafft. Lust ist der Anfang und das Ende eines glücklichen Lebens. Oder auch die Freude, die aus der Zufriedenheit mit sich selbst entsteht, ist die größte Freude. Das sind einige Zitate von Ihnen. Ein ganz, ganz bekanntes Zitat lasse ich jetzt erstmal weg, sonst wüsstest du sofort, woher du den eigentlich kennst. Das lasse ich mal kurz noch weg. Okay. Aber okay, also bisher klingt er einfach irgendwie so auch sehr sympathisch. Ja, ist ein ganz netter, ne? Ja, ne? Genau, so eine gemütliche Person irgendwie. So stelle ich mir den jetzt auch gerade vor. Ja. Mal schauen. Okay, scheiße, nicht, dass ich jetzt hier in irgendeinem Fettnäpfchen. Nee, alles richtig gemacht. Und jetzt scheint es mir wichtig zu sein, jetzt haben wir so einen lockeren, entspannten, leicht Trash-Talking Beginn gefunden für die heutige Episode. Und jetzt werden wir mal ein bisschen ernster und springen ins Kapitel 2 und schauen uns mal an, was eigentlich Lust genau bedeutet. Oh, okay, ich bin gespannt. Kapitel 2. Die Lust. Wir sollten uns jetzt ganz genau den Begriff der Lust anschauen. Mhm. Weil wenn wir den gut verstanden haben, dann verstehen wir auch Epikur. Und dann können wir auch gucken, ob das für unser Leben heute noch eine Relevanz hat oder vielleicht auch nicht. Ja. Die Lust ist bei Epikur das höchste Gut oder auch das Wichtigste quasi. Das Grundprinzip. Mhm. Wie gesagt, er hat das so ein bisschen hergeleitet, unter anderem... Ja, was ich eben gesagt habe, Säugling angeschaut hat. Also die Lust ist als höchstes Gut zu betiteln und alles andere sollte sich dieser unterordnen. Also du lebst, weil du ein lustvolles Leben haben willst. Du tust etwas, weil damit mehr oder weniger schnell oder vielleicht auch später ein Lustgewinn aber dahinter steht. Also alles Handeln ist geleitet durch die Lust. Nicht wie bei anderen Philosophen, zum Beispiel Kant, wo alles geleitet ist irgendwie durch die Pflicht und durch die Vernunft, ist bei ihnen alles geleitet durch die Lust. Zum Beispiel auch das Moralische ist geleitet durch die Lust. Hm. Moral ist auch immer ein oder sollte ein Mittel zum, zum Lustgewinn sein. Also du solltest moralisch sein, sollte auch ja lustvoll sein, sollte Spaß machen, sollte Freude bringen. Also er sagt auch so etwas, ich spucke auf das Edle, wenn es keine Lust hervorbringt. Wenn es nur edel ist, moralisch zu sein, dann spuckt er da drauf. Dann ist ihm das, warum? Warum sollte der Mensch dann danach handeln? Es muss immer an irgendeiner Stelle dieses Lustprinzip vorkommen. Also alle Menschen, sagt er, wollen ihn glücklich sein. Alle Menschen wollen Lusterfahrungen haben. Das ist in uns angelegt, quasi so eine Konstante, eine Grundannahme letztlich auch. Hat auch was mit seinem Menschenbild zu tun. Also wir wollen alle lustvoll Erfahrungen haben, glücklich sein. Das schwingt ja alles so ein bisschen mit. Ja. Das ist quasi die wichtigste Lebensfrage, die wir uns stellen. Die Frage nach Lust und Befriedigung. Wirklich nur nach Lust und Befriedigung. Und er sagt jetzt auch, dass es wichtig ist, wenn man sich lustvolle Momente anguckt, dass diese Lust auch tatsächlich gefühlt wird, dass es etwas Dauerhaftes ist, dass es etwas Tatsächliches ist. Also nicht etwas, was andere dir sagen, was vielleicht irgendwie lustvoll erscheint oder was erst viel, viel, viel, viel später eintritt, sondern es sollte auch eine tatsächlich gefühlte Lust sein. Und das ist wichtig, weil auch zu seiner Zeit war das so, dass es die Lust quasi, ja, oder auch die Idee des guten Lebens, das war alles so ein bisschen klarer definiert. Also die Philosophinnen hatten eigentlich immer quasi klare Kriterien, du musst das und das und das tun und du musst so und so tugendhaft sein, dann bist du eine glückliche Person. Aber er möchte jetzt dieses tatsächliche Fühlen, dass ich glücklich bin. Nicht nur, ich bin ein tugendhafter Mensch, weil ich, weiß ich nicht, barmherzig, was auch immer, gerecht bin, wie auch immer, sondern ich muss es tatsächlich fühlen. Es muss ein tatsächlich gefühltes Leben sein. Weil das finde ich auch gerade, also ich könnte jetzt schon so viel dazu sagen, aber das finde ich auch gerade eigentlich einen guten, aber gleichzeitig auch irgendwie einen schwierigen Punkt. Das klingt so ein bisschen egoistisch, ne? Also im Sinne von, so habe ich es jetzt bisher zumindest im Kopf, handel moralisch, weiß nicht, sei jetzt einfach mal nett zu wen anders, weil am Ende ist es ja auch für dich was Lüsternes sozusagen. Ne? Am Ende fühlt man sich selber gut, wenn ich dir einen Gefallen tue, zum Beispiel. Ne? So, dann, ne? Und wenn du dann sagst, okay, handel dein ganzes, bring dein ganzes Leben um dieses Lustprinzip herum, danach ausrichtend, weil dann tust du ja zum Beispiel auch was Gutes und am Ende fühlst du das dann tatsächlich auch. Aber also das finde ich ja eigentlich gut, weil es hat so ein bisschen eine Gefühlsebene und auch ganz anders als jetzt Kant, die letzte Episode, hatten wir über Kant geredet und da ganz viel über Vernunft und Verstand und sowas. Und das ist jetzt so schön nochmal eine andere Perspektive. Gleichzeitig frage ich mich aber auch gerade, aber ist das nicht vielleicht auch schwierig, sich das nur so da, weißt du, das ist so wischiwaschi auch irgendwie, so Lust ist irgendwie auch so, ja gut, kommt mal, geht mal, mal habe ich Lust daran, dir zu helfen, mal habe ich auch keine Lust daran, dir zu helfen, weil du nervst mich irgendwie, so, ne? Und dann ist so, denke ich gerade noch, okay, kann man dann noch so allgemeingültig irgendwie moralisch handeln? Ja. Oder einfach, ja, ums normale Ausdruck, einfach nett zu anderen Leuten sein, so irgendwie miteinander umgehen. Wir kriegen auf jeden Fall im Verlauf der Episode noch Handwerkzeug, um das dann zu erkennen, wie ein lustvolles Leben im Konkreten aussieht. Aber deswegen ist gerade bei mir irgendwie so beides. Ja. So irgendwie sehr, also zum einen sehr positiv gerade besetzt, irgendwie schön, aber auch gleichzeitig so, okay, aber würde das so funktionieren, wenn jetzt alle so handeln würden? Weiß ich nicht. Ja, werden wir auf jeden Fall noch aufgreifen. Noch ein kleiner Aspekt, den ich eben erwähnt habe, weil mir das wichtig scheint. Das war wirklich ein neuer Gedanke. Ne? Also früher war es wirklich der Gedanke, weiß ich nicht. Ja. Ansehen, Reichtum ist ein Kriterium, nehmen wir jetzt als Beispiel, ist ein Kriterium für ein glückliches Leben. Ja. Und wenn das ein Mensch erreicht hat oder besitzt, dann ist er glücklich. Ob er sich so fühlt oder ob er weiß, dass er glücklich ist, das ist egal. Er ist ein glücklicher Mensch. Okay, so hat man damals gedacht. Genau, ja, er ist ein glücklicher Mensch. Und den Gedanken haben wir ja manchmal immer noch. Irgendwie Geld macht glücklich und wie auch immer. Und da sagt er, nee, also es muss tatsächlich gefühlt werden. Und nur wer es fühlt, der ist auch tatsächlich ein lustvoller oder ein glücklicher Mensch. Das ist generell manchmal so ein, ich muss nicht immer bei allem, was du sagst, egal jetzt welcher Philosoph, sofort zu 100% zustimmen. Aber manchmal denke ich mir auch einfach, okay, aber gut, dass das mal wieder gesagt wird. Mhm. Na gut, dass einfach mal ganz kurz lass uns mal nochmal darauf besinnen, dass ja die Sachen am Ende auch irgendwie Lust, Spaß, was auch immer man für ein Wort nutzen möchte, bringen soll. Ne? Dass es jetzt nicht einfach nur darum geht, moralisch zu handeln und am Ende fühlst du dich trotzdem noch depressiv und dir selbst geht's scheiße, so, sondern es geht auch darum, dass man selber ein schönes, lustvolles Leben hat. Ne? Und das ist ja auch, da finde ich immer, okay, man darf sich dann nicht nur darauf fokussieren, aber es ist gut, sich da mal drauf zu fokussieren. Ja. Ja, absolut. Und im Besonderen war es halt damals wirklich ein neuer, moderner Gedanke. Ja. Dass das Fühlen irgendwie eine Wichtigkeit hat. Jetzt ist es ja bei Epikur so, dass Glück nur dann Glück ist, wenn es auch als Glück kann man jetzt mit Lust übersetzen, erstmal Synonym verwenden. Ja. Wenn es auch als das empfunden wird und es muss dauerhaft sein. Also das Glück oder die Lust sollte dauerhaft sein. Gucken wir noch, ob das jetzt wie was man unter dauerhaft versteht, müssen wir noch gucken, aber es muss etwas sein, also dein Leben sollte dauerhaft glücklich sein. Das ist erstmal ein nachvollziehbarer Gedanke. Du müsstest ja auch ein dauerhaft glückliches Leben haben und nicht ein temporär glückliches Leben, mal so und mal so. Ja, bin ich jetzt erstmal skeptisch, ob das so funktionieren kann, aber okay, klar, wenn das geht, red gerne weiter. Ja. So, und sag mir wie. Ja, erzähl ich noch wie. Er sagt auch relativ modern gewesen, dass der Erwerb des Glückes quasi in deiner eigenen Verantwortung steht. Also du bist der Faktor, der zum Glück auch führt. Glück ist nicht gefangen in einer Kontingenz. Glück ist nicht gefangen in einem Zufall, das geschieht oder nicht geschieht. Ist nicht gefangen in einem Schicksal per Definition einer Geburt. Ich bin reich geboren, ich bin Adel, also bin ich ein glücklicher Mensch. So wie es damals dann doch nochmal oder auch, weiß ich nicht, heute bestimmt manchmal noch die Idee ist, sondern, und das könnte man ja so ein bisschen modern amerikanisch übersetzen, letztlich ist jeder seines Glückes Schmied. Du stehst in der Verantwortung, nach einem lustvollen Leben zu streben, das ist sowieso ein Grundprinzip von dir, also tu es auch. Tu es ja. Und sei, strebe jederzeit zugleich immer nach Lust. immer nach Lust. Okay. Lust nach Epikur heißt jetzt aber nun nicht, und jetzt wird es natürlich ein bisschen spannender, heißt natürlich jetzt nun nicht irgendwie Ausschweifungen zu betreiben oder hemmungslos nach der Lust zu streben. Also hemmungslos, weiß ich nicht, zu essen. Das meint er nicht. Genau, weil das hatte ich bisher noch so ein bisschen im Kopf. Ja, das da wird er sagen, nein. Und jetzt wird es natürlich spannender, weil das wurde ihm häufig vorgeworfen und da sagt er, nein. Es geht nicht darum, nach Ausschweifungen, nach Hemmungslosen, wie so eine Todsünde ja auch, irgendwie dieses Hemmungslose vielleicht im Christentum, nach der Lust zu streben. Ist das Völlerei oder sowas? Genau, ne? Völlerei. Ist doch dieses nach Lust, genau. Nur nach Lust strebend. Ja, kenne ich nur aus dem Film 7. Genau, das ist die eine Todsünde, ne, wo der eine Typ dann, ich glaube, die ganze Zeit nur am Essen ist und dann dadurch stirbt oder so. Ich weiß gar nicht ganz genau. War das ein Spoiler? Ich glaube nicht. Nee, ist einer der ersten Tode da. Und er sagt jetzt, wenn wir das tun würden, dieses stets Streben nach dieser hemmungslosen Lust, dann hätte das absolut starke Nebenwirkungen und würde letztlich, das ist das ja, was du eben auch vor 20 Minuten gesagt hast, würde letztlich irgendwann dir schaden. Die Unlust. Und, richtig. Mhm. Es würde dir schaden, es würde dir sogar insgesamt dauerhaft schaden, wenn du unbegrenzt oder ungebremst nach Sinnlichkeit strebst. Ungebremst immer nach der Erfüllung des Nächsten, dir die Welt so untertan machst, dir hemmungslos bist, dann verlässt du etwas, dann ist es nicht mehr, dann macht es keinen Spaß mehr. Also, weiß nicht, ich persönlich kenne das zum Beispiel, als ein Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kenne das zum Beispiel auch von damals, wenn ich sehr viel gezockt habe, da muss ich auch mal was anderes machen. Sonst macht es mir keinen Spaß mehr. Dann tue ich es einfach, um meine Langeweile zu füllen. Was meinst du mit damals? Damals meinst du aber schon letzte Woche, oder? Ja, oder heute. Deswegen bin ich jetzt gerade hier. Ich glaube aber auch. Ja, okay. Ja, das ist halt so ein Ding. Aber, aber vielleicht habt ihr auch Momente oder Situationen oder etwas, Tätigkeiten, die manchmal einfach nur mal macht, um die Langeweile zu füllen. Viele machen es ja mit TikTok oder was anderem. Also, okay, das kann, ja. Ja, ich dachte so, das Erste, was mir einfällt, was vielleicht auch andere so als Bild im Kopf haben oder vielleicht auch tatsächlich einfach machen, ist so, keine Ahnung, ich bin direkt gedanklich gerade in Berlin und Leute, die irgendwie komplett auf jeden Abend auf irgendwelche Raves sind und quasi durchraven, weiß nicht wie lange, 48 Stunden oder sowas. Ne? Und dann halt auch noch irgendwie am besten besten mit Drogen, damit man möglichst lange durchhält und sowas. Ohne jetzt groß was, ich will es jetzt gar nicht verurteilen oder so. Aber da könnte man ja aber jetzt Epikur würde es verurteilen. Okay, Epikur würde es verurteilen. Und ich glaube, ne, wenn jetzt nochmal der Begriff Hedonismus, ne, so als meintest du ja, so lustzentriert quasi, dass da Leute sagen würden, ja, das sind solche Hedonisten, die laufen da die ganze Zeit nur der Lust hinterher. Aber die eigentlichen Hedonisten sind ja eigentlich die, die irgendwie von 9 bis, weiß nicht, 11 Uhr noch in der Bar sitzen, ein Bierchen trinken und dann aber auch sagen so, so Leute, jetzt aber mal gut, weil ich muss morgen auch früh raus, sonst habe ich einen Kater. Ne, nochmal einen schönen Zwieba dazwischen, ne, ein Zwischenwasser, damit man auch morgen wirklich gut ausschlafen kann, halt eben keinen Kopf hat. Und dann entspannt frühstücken, weil das ist ja die eigentliche Lust. Da bist du ja wirklich dann irgendwie, okay, hier mal ein Bierchen, dann da mal ein bisschen Frühstück. Du bist nur die ganze Zeit in deiner entspannten, lustvollen Welle dann da drin. Perfekt. Und das ist ja eigentlich viel lustgetriebener, als zu sagen, okay, jetzt mache ich mal 48 Stunden durch und habe danach den Kater meines fucking Lebens. Das ist das, was du eben sagtest, mit Unlustvermeidung dann. Also diese Voraussicht. Genau, das ist, was der auch Epikur scheinbar gesagt hat. Genau. Es ist nicht nur Lustgewinnung, sondern auch Unlustvermeidung. Genau, es ist die Voraussicht der Unlustvermeidung. Du hast Epikur schon sehr gut intuitiv. Scheinbar hast du ein epikuräisches Leben, welches du da führst. Ja, Epikul, sag ich auch. Ja, und ich finde noch ein anderes Beispiel auch ganz gut, weil du eben das mit dem Party meinst. Ich finde noch eins, das heißt besser, aber das kenne ich auch sehr gut, ist dieses, weiß ich nicht, ich esse die Chips und ich esse sie so lange, bis mir eigentlich, bis es mir gar nicht mehr, ne, dieses, ich esse weiter und ich weiß, aber eigentlich schmeckt es mir gar nicht mehr, eigentlich habe ich keinen Hunger mehr, ich habe sogar schon, mir wird sogar schlecht tatsächlich, aber ich höre nicht auf. Man jagt eigentlich diesen ersten Chip hinterher. Und das, genau, nach ist eigentlich schon vorbei. Der erste Chip ist so geil und danach geht es nur noch bergab, aber man denkt sich, ja, vielleicht geht es doch nochmal bergauf. Ja. Im Prinzip ist das gleiche wie beim, weiß nicht, Instagram durchscrollen oder sowas, ne, da ist ja auch, dann denkst du, okay, vielleicht kommt nochmal ein super lustiges Video, aber ganz oft einfach nicht. Ja. So, dann ist ganz oft einfach nur eine Stunde irgendwie dumm rumscrollen und einfach Lebenszeit. Genau, ist wie bei unserem Podcast. Erste Folge war halt richtig geil und jetzt seitdem sind wir auf der Suche. Noch bergab. Nee, hoffentlich nicht. Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Genau, die sowieso. Und jetzt ist es ja spannend. Ja. Also die Frage ist ja dann, wie schaffe ich es, nach dieser Lust, wie du es auch gerade beschrieben hast, zu handeln? Wie schaffe ich es, zu wissen, wie lange bin ich jetzt in der Bar, zu wissen, wie viele Chips esse ich, damit ich Lust behalte, als Grundprinzip meines Handelns, Lust, und Unlust vermeide. Was könnte dir dabei helfen? Auf was geht Philosophie letztlich immer? Oder was mögen Philosophen, Philosophinnen? Richtig. Vernunft. Okay. Ich hätte jetzt intuitiv gerade gesagt, ja, ein bisschen auch Lebenserfahrung. So, also das ist zumindest bei mir so, ne, weil ich habe einfach oft genug die komplette Chips-Tüte aufgegessen, dass mir das heute zumindest seltener passiert. Ja. Aber okay, Vernunft ist es. Genau, wir sind wieder da, wo wir immer sind bei Philosophinnen. Es geht irgendwie ums Denken. Ei. Das scheint ja so ein Philosophinnen-Ding zu sein. Ja. Also auch bei Epikur hat die Vernunft eine zentrale Rolle. Mal wieder. Aber im Zusammenspiel mit der Lust. Mit der Lust. Und er erläutert das jetzt. Mhm. Also um dieser hedonistischen Gefahr entgegenzuwirken, sagt er, bedarf es der Vernunft. Es bedarf der Vernunft, welche uns im besten Falle leitet, welche auch quasi Gefahren, ja? Das ist ja im Prinzip auch das, was ich gerade meinte mit der Lebenserfahrung, ist es ja eigentlich sogar, ne? Ja. Weil es ist ja dann, du musst ja dann, in dem Moment fühlst du ja nicht deine Lebenserfahrung. Du musst dich aktiv dran zurückerinnern, wie krasse Bauchschmerzen du von diesen Chio-Chips am Ende hattest oder was auch immer für eine Marke. Genau, genau. Andere. Ja, also absolut. Also eine Vernunft leitet unser Verhalten und richtet sich danach aus, auch zu wissen quasi, was ist jetzt quasi das Maximum an Lust? Habe ich, ich muss auf einmal auf der einen Seite die Unlust mit einbeziehen in meiner Kalkulation und auf der anderen Seite, auf die andere Seite die Lust, also das Schädliche, aber auch das Lustvolle und meine Handlungen reflektieren und dafür mich meiner Vernunft bedienen. Also letztlich sind wir wieder da, wo wir ganz, ganz häufig sind in der Philosophie. Es geht um Vernunft. Und letztlich ja auch um Verzicht. Es geht um Verzicht auf den nächsten Chip. Es geht um Verzicht auf die nächste Stunde in der Bar oder bei der Party. Es geht um Verzicht und es geht um wo setze ich jetzt eine Relevanz, wo setze ich quasi einen Grenzwert, einen Cut-off, wo steige ich aus? An welcher Stelle steige ich aus? Und dafür brauche ich, sagt er, oder braucht ihr eure Vernunft. Ja, oder da ja auch im Prinzip das Gleiche beim, okay, ich weiß, beziehungsweise auch wissen jetzt, dass mir Sport gut tut und deswegen mache ich das jetzt, obwohl mir das in diesem Moment eigentlich keine Lust bereitet, weil es mir im Anschluss Lust bereitet, wenn man so möchte. Oder zumindest so ein tiefes Gefühl, das würde ich jetzt einfach mal unter Lust mitführen, so ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit. Ja, so. Ja. Stimmt, absolut. Was er jetzt noch weiter dazu sagt, ist, jede Lust ist zwar ein Gut, also jede Lust ist ein Gut von Güter, jede Lust ist zwar ein Gut, aber nicht jede auch ein Gegenstand unserer Wahl. Ne, das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Also jede Lust ist zwar ein Gut, das kann ich machen, ja. Aber nicht auch immer quasi ein Gegenstand unserer Wahl. Wir müssen das wohl überlegt schauen, weiß ich nicht, was ich jetzt esse, etc. epp. Also nicht jede Lust ist zwar ein Gut, aber nicht jede auch ein Gegenstand unserer Wahl. Dann sagt er weiter, wie beim Schmerz, der ein Übel ist, Unlustvermeidung, wie beim Schmerz, der ein Übel ist, was aber nicht heißt, jeden Schmerz zu meiden. Das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Manchmal ist es auch lustvoll, sich anzustrengen. Manchmal ist es auch lustvoll, zur Arbeit zu gehen. Wenn das Resultat natürlich dann quasi wieder durch die Vernunft, also ne, du gehst ja auch zur Arbeit, weil du Momente hast, die strebsam sind, die du erfahren möchtest. Im besten Fall, die auch über dein Gehalt hinausgehen. Und deswegen ist es so, ne, also wie beim Schmerz, der ein Übel ist, sollten wir trotzdem immer mal wieder auch, sagt er, quasi Schmerz zulassen, weil das letztlich zu einem lustvollen Leben gehört. Sonst gehen wir total vermeidend durch die gesamte Welt. Okay. Ja, dann hat sich's ja doch schon jetzt mal so ein bisschen mehr angenähert dem, was ich eigentlich vorhin jetzt quasi gedanklich schon an ihn kritisiert hätte. Irgendwie, aber okay, das ist jetzt schon noch mehr, ja, mehr da bei quasi auch meiner Definition so am Anfang oder meine Antwort auf die Frage, ja, die du vorhin gestellt hattest. Genau, ne? Genau. Und das kann man jetzt auf unterschiedlichste Perspektiven, haben wir ja auch gesagt. Also es geht irgendwie um Essen, wo man da nicht blind in so einen Fressflash kommt. Ob es jetzt irgendwie Drogen, Alkohol, weiß ich nicht, Medienkonsum. Man kann das auf alles beziehen. Man braucht so eine voraussehbare Unlust. Also man muss quasi voraussehen, wie viel Lust bereitet mir das und wie viel Unlust gilt es dann aber auch zu vermeiden. Also mit der Vernunft. Genau, und dazu braucht man, genau, die Vernunft. Er spricht dann auch von Vernunftprinzip quasi. Also das Vernunftprinzip heißt nun nicht immer und überall Lust, sondern ein vernünftiger Umgang mit der Lust. Also es braucht immer diesen vernünftigen Umgang mit der Lust. Und das hat etwas, und wie das genau konkret aussieht, dachte er auch noch, aber es hat etwas mit Mäßigung zu tun. Das hat auch etwas mit Selbstdisziplin zu tun tatsächlich. Ist einfach 180 Grad, wenn du gerade so nur mit Lust, und jetzt so, aber auch mit Mäßigung. Ja, so, ja, ne? Ja, es hat ganz viel mit, es wird gleich noch cooler eigentlich, aber es hat ganz viel mit einer Mäßigung, ich komm gerade nicht auf noch einen weiteren Begriff, aber mit einer Mäßigung, mit einem sich auch mal zurückstellen zu tun, sich auch bei der Chipspackung selbst zu disziplinieren, nicht alles zu essen, nicht in diesen Bauchschmerzmodus zu kommen und Unlust letztlich zu erfahren. Unlust durch Bauchschmerzen ist noch die eine Sache. Unlust durch ich werde krank, werde stark Übergewicht, ist ein ganz anderer Punkt. Ja. Und den gilt es bei diesem Philosophen der Lust zu beachten. Und das ist erstmal ja schon eine fette Wendung quasi. Ja, das klingt jetzt erstmal weniger sexy, das stimmt. Aber ja, auch da. Beim Sex meinst du? Ja. Auch, ja, klar. Ja, klar, das kannst du eigentlich wirklich überall irgendwie drauf anwenden, würde für mich auch bei den allermeisten Sachen Sinn ergeben. Ja, doch eigentlich für mich bei so eigentlich allen Sachen Sinn ergeben. Aber ich finde trotzdem erstmal noch irgendwie auch sympathisch, dass er aber erstmal von dem Prinzip der Lust quasi auch ausdenkt. Ne? Das ist ja trotzdem irgendwie, das gute Leben startet trotzdem mit einer Packung Chips, wenn man so möchte. Und das, ja, und es endet auch cool. Mit einer Packung Chips. Und es endet mit einer Packung Chips, hast du gesagt. Ja, ne? Ja. Es endet auch mit einer Packung Chips. Und ja, er startet, kommen wir sogar noch drauf auf das Ende. Und er startet aber auch mit einer Packung Chips. Ja, das ist ja schon mal irgendwie auch cool und irgendwie, weiß nicht, hört man jetzt sonst nicht immer überall. Kant hätte das jetzt vermutlich nicht so gesagt. Ja. Der hätte jetzt erstmal, der wäre schon direkt bei der Vernunft. Ja. Und um jetzt nicht nur zu sagen, wir brauchen die Vernunft als ein Vernunftprinzip. Ja, Vernunft immer jetzt so dieses einfach denken, über Sachen nachdenken. Ja, ne? Genau. Reflektieren. Genau. Reflektieren, das Katasematische an der Stelle. Ist heute das was? Das Katasematische. Okay. Ja. Genau, was das nämlich genau bedeutet, erfahren wir heute noch. Das ist auch ein Begriff. Ach so, okay. Bei Epikur, es geht auch um die Ataraxie an der Stelle. Klar, das hatten wir ja eben auch. Ja, klar. Nein, all das finden wir jetzt noch. Das sind alles Aspekte, die da mitschwingen, die du aber auch vorhin auch schon gesagt hast. Aber was ich jetzt noch wichtig finde. Kommen wir noch, die Begriffe werden noch geklärt, oder was? Ja, das ist auch nicht super schwer. Aber ich will jetzt quasi einen Übergang zum nächsten Kapitel finden, weil. Ja, ich merke es. Weil mein Vernunftprinzip, das klingt manchmal so schön, aber auch gleichzeitig inhaltsleer. Was meint das jetzt, Vernunftprinzip? Und ich würde euch gerne und auch dir so ein, zwei Strategien mitgeben, wie man das genau hinbekommt, ein lustvolles Leben im Konkreten zu führen, die auch Epikur tatsächlich umgesetzt hat. Und wie genau und was, das erfahrt ihr und auch du im dritten Kapitel. Kapitel 3: Strategien der Lust. Wir schauen uns jetzt mal an, welche Strategien es geben kann, um dann tatsächlich ein lustvolles Leben leben zu können. Mhm. Und da habe ich zwei mitgebracht, die ich als äußerst relevant empfunden habe. Von Epikur. Von Epikur, ja. Okay. Und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen Background. Also wir wissen, es geht nicht einfach nur um die blinde Befriedigung deiner selbst, um einfach nur Lust, sondern es hat irgendwas auch mit einem Vernunftprinzip, mit Mäßigung und Selbstdisziplin zu tun, die letztlich dafür wichtig sind, ein insgesamt lustvolles, glückliches Leben führen zu können. Ja. Und ein Aspekt davon ist, oder ich sage gleich schon mal zwei und wir fangen mit einem an, auf der einen Seite ist es wichtig als Strategie die Reduzierung der eigenen Ansprüche und eine aktive Reduzierung von Unlust. Das ist nochmal ein Unterschied. Wir fangen mit dem ersten an. Also auf der einen Seite ist es eine Reduzierung der eigenen Ansprüche, sagt Epikur. Das ist total relevant. Also er unterscheidet zwischen notwendigen und nicht notwendigen Bedürfnissen. Also jeder Mensch hat notwendige Bedürfnisse, keine Ahnung, Essen. Ja. Und nicht notwendige Bedürfnisse. Zum Beispiel, keine Ahnung, Netflix, weiß ich nicht. Und erst einmal die zu unterscheiden und wahrzunehmen, mithilfe der Vernunft, total wichtig, total wichtig. Und dann ist es so, dass wir schauen müssen, dass wir nach den natürlich Notwendigen streben und nicht nach den Notwendigen und diese sogar im besten Falle reduzieren. Ja, nicht nach den Nicht-Notwendigen. Oh ja, Entschuldigung, genau. Und diese sogar reduzieren, also tatsächlich zur Seite schieben. Die brauchen wir gar nicht. Ja. Sondern wir brauchen tatsächlich im vollen Umfang nur die notwendigen Bedürfnisse und nicht die nicht notwendigen Bedürfnisse. Mhm. Soweit verstanden? Ja, soweit verstanden. Okay. Er sagt auch so etwas wie die Begierden, die, wenn sie nicht befriedigt werden, die dann quasi keinen Schmerz verursachen, gehören zu den nicht notwendigen. Also das sind quasi nicht notwendige. Und nur die notwendigen, was ich eben auch schon erwähnte, die gilt es zu befriedigen und alle anderen können wir uns eigentlich abgewöhnen. Da brauchen wir so etwas wie unsere Selbstdisziplin vielleicht auch. Also die gilt es abzugewöhnen. Jetzt ist es ja spannend, was sind jetzt die notwendigen und was sind die nicht notwendigen Bedürfnisse? Die man sich abgewöhnen sollte. Genau, richtig. Und bei den notwendigen sind mehrere zu nennen, aber im Besonderen die ich jetzt sage. Mhm. Vielleicht sogar nur die. Ich fange mal mit denen an, auf den man vielleicht erstmal gar nicht kommt und den wir schon mal als Thema hier hatten. Freunde ist ein notwendiges Bedürfnis bei Ihnen. Aber hat er das festgesetzt? Ja, er hat das festgesetzt. Er hat es einfach gesagt, das ist es. Ja, und, okay. Das ist es. Okay, aber ja, würde ich ja erstmal mitgehen. Also finde ich eigentlich sogar, also ne, nicht not the obvious choice irgendwie so. bei jetzt notwendigen Bedürfnissen, mhm, aber einfach super wichtig, auf jeden Fall. Ja. Okay. Nahrung? More obvious, aber auch relativ wichtig, ja. Kleidung? Quasi auch als Schutz, ne? Muss ja irgendwie bekleidet. Klar, man muss, ja, verstehe ich. Wohnung? Haus, Wohnung? Vielleicht gerade so in seinem Jahrhundert, du meinst ja ein paar hundert Jahre vor Christus, vielleicht auch nochmal wichtiger, ja, ne? Also zu sagen, hier, Kleidung ist doch einfach, weißt du, jetzt gerade ist es so allgegenwärtig irgendwie, jeder hat irgendwie Kleidung und auch gute Kleidung theoretisch, wenn er welche, also jetzt hier in Deutschland, wenn er welche möchte, vielleicht war es damals noch ein bisschen mehr, okay, so, jetzt braucht man auch mal gute Kleidung. Ganz so, ja, ne? ganz genau. Und dann sage ich noch den letzten. Hm. Das, was ich eben gesagt habe, ist da nämlich auch wichtig. Also nochmal, die Begierden, die, wenn sie nicht befriedigt werden, keinen Schmerz verursachen, gehören zu den nicht notwendigen. Also die Begierden, die, wenn sie nicht, es ist sehr viel Nichts drin. Ja, deswegen, aber, der Satz ist eigentlich super kompliziert. Ja, die Begierden, die, wenn sie nicht befriedigt werden, wenn du die nicht befriedigst, die Begierde, ja, und dann keinen Schmerz verursachen, die sind nicht notwendig. Wenn du nicht isst, dann macht es Schmerz. Mhm. Dann stirbst du, das heißt, dann hat es das Schmerz. Das ist notwendig. Genau. Aber wenn ich nicht Netflix gucke, macht das keinen Schmerz? Ja, sagt er. Ja. Und die... Hat er auch Beispiel mit Netflix? Nee, das ist jetzt dein privates vermutlich. Das, ja, die hatten damals noch kein Netflix. Achso, was hatten die? Die hatten noch sowas Prime? Wie, nee, die hatten ja auch schon Äpfel zum Beispiel. Äpfel. Äpfel TV. Okay, wow. Das gute Äpfel TV. Gott, ey, ist spät so langsam in der Aufzeichnung. Ja, die Bedürfnisse, die eher als besonders relevant sind, das kann man natürlich auch kritisieren in einem Kritikpodcast, aber letztlich sind bei ihnen Freunde, Freundschaften, Freundinnen, Kleidung, all, wenn das nicht befriedigt wird, dann verursacht das Schmerz, Wohnung, Nahrung und Philosophie. Ah, okay. Interessant, dass nur, er Philosophie da noch reingeschmuggelt, ja, das, hat. Das ist wichtig. Und besonders die Philosophie natürlich. Und nur das braucht, ja, der Mensch unbedingt und notwendigerweise. Der Mensch braucht unbedingt Essen, Freundschaften, quasi ein sicheres Zuhause, wo jetzt irgendwie Kleidung und Wohnung zugehört, und Philosophie. Okay. Das braucht er notwendigerweise, sonst beginnen wir an zu leiden. Sonst passiert so etwas wie, dass das Lustvolle verschwindet und wir in so einen Leidensprozess hineinfallen. Okay, ich finde es jetzt eigentlich interessanter sogar das, was er davor gesagt hat, ne? Oder diesen Satz, den du meintest mit, okay, die Bedürfnisse braucht man wirklich, die, wenn sie nicht erfüllt sind, Schmerz verursachen. Weil dann kann man ja jetzt, weißt du, weil ich denke mir gerade so, okay, ist es nur, also Freundschaft zum Beispiel, guter Punkt, klar, aber es gibt schon auch noch ganz viele andere Sachen, die man jetzt theoretisch sagen könnte, irgendwie, weiß nicht, vielleicht auch Liebschaften, das klingt falsch, ich meine, Liebe, so, ne? Familie zum Beispiel, das könntest du jetzt auch noch alles sagen, und hätte Epikur das gesagt, würden alle mit dem Kopf nicken und sagen, ja, klar, natürlich, so. Also vielleicht kommt es auch ein bisschen drauf an, okay, was verursacht bei einem selbst, das bin jetzt ich, der hier gerade philosophiert, was verursacht bei einem selbst Schmerz möglicherweise, ja, so, aber vor allem diesen Satz davor fand ich deswegen ganz interessant. Genau, genau. Und es geht ja immer noch um die Reduzierung der eigenen Ansprüche. Und weil es darum geht, also um es geht um das Wahrnehmen von Bedürfnissen. Also was brauche ich eigentlich und was brauche ich nicht, steckt ja auch dahinter. Ja. Also brauche ich immer das... Okay, es ist mehr als einfach nur, steck mal deine Bedürfnisse, weil das ist auch so ein bisschen so ein Wandtattoo-Spruch irgendwie, ne? Oder irgendwas, was ich auch ehrlicherweise auch... Finde ich auch eine ganz gute Lebensphilosophie, eigentlich die Bedürfnisse generell so ein bisschen runter zu schrauben, auch im Sinne von nicht zu viel zu erwarten. Zum Beispiel hier, wenn wir jetzt hier die allererste Podcast-Folge aufgenommen haben, habe ich jetzt nicht direkt erwartet, dass Leute hören. Und also zumindest nicht in diesem Ausmaß, wie es jetzt gerade ist. Und ich bin da sehr froh drüber, wie es jetzt gerade ist. Aber ich habe damit nicht erwartet. Das heißt, ich wäre jetzt auch nicht extrem enttäuscht, wenn wir jetzt nicht hier sitzen würden, wie wir hier gerade sitzen. Ja. So, ne? Aber das, was jetzt Epikur sagt, ist ja irgendwie eigentlich noch mehr, ne? Ja. Weil er sagt ja, es sind wirklich, du musst dir über die Bedürfnisse, die du hast, Gedanken machen, ob man die überhaupt irgendwie braucht, ne? Oder ob die Schmerzen halt verursachen, wenn du sie nicht erfüllst. ja genau, brauchst du das teuerste Auto, brauchst du 17 Wohnzimmer für ganz Reiche oder für uns Normalos auch, also was brauchst du tatsächlich, ne? Also, und die vor allem, du gewöhnst dich auch schnell daran, ne? Irgendwie, wenn du dir irgendwas Neues kaufst, jetzt irgendwie, weiß nicht, einen neuen Flachbildfernseher, so den besten überhaupt, dann ist manchmal auch nur für einen Tag vielleicht ganz cool und dann ist es wieder so, als hättest du einen ganz normalen Fernseher gehabt. Genau, ja. Genau. Und deswegen hat das ganz viel mit Reduzierung der eigenen Ansprüche zu tun. Und die Ansprüche, die wir notwendigerweise brauchen, sind Nahrung, Freundschaften, Kleidung, Wohnung und Philosophie. Mhm. Philosophie im Besonderen, sagt er, weil sie uns sagt, die Philosophie, was wir brauchen. Aha. Deswegen brauchen wir die Philosophie. Sie ist letztlich das, was uns sagt, was wir brauchen. Nur deswegen ist die Philosophie damit drin. Also hat er sich auch da Gedanken gemacht, weil die Philosophie ist das genau, was uns hilft. Dieses vernunftgeleitete Denken und Handeln, die uns hilft bei der, ja, bei der Bedürfniserfüllung tatsächlich. Einfach bei dem, was es irgendwie wichtig dann auch ist. Und jetzt ist es ja auch so, dass diese Grundbedürfnisse. Das finde ich echt gerade einen richtig guten Punkt, aber ne? Oh. Ist ja manchmal, also einfach generell, jetzt nur mal ganz kurz gesagt, ne? Weil irgendwie bisher war es so, okay, also auch irgendwie cool und interessant, aber das ist jetzt schon wieder was, wo ich mich jetzt schon wieder selber gerade frage, okay, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? So, ne? Also brauche ich überhaupt diese ganzen Streaming-Angebote? Reicht nicht eins und ich konzentriere mich mal auf eine Serie zum Beispiel, ne? Da kann ich jetzt auch mal kurz meine Philosophie hier anwenden und sagen, okay, ja, ich will schon auch eine Serie gucken oder ich will schon auch ein Handy haben, um mich vielleicht auch an irgendeinem Diskurs zu beteiligen da draußen oder so. Vielleicht auch einfach, weil es Spaß macht. Und jetzt nehme ich das auch einfach mal als ein Bedürfnis, was, wenn ich das nicht hätte, dann würde es mir Leid zufügen, weil ich mich dann vielleicht entkapselt fühle von der Welt, weil alle anderen haben ja Social Media, ne? So. Aber dann ist ja trotzdem noch die Frage, okay, brauche ich aber trotzdem das 2.000-Euro-Handy? So, ja. Ne? Oder reicht dann vielleicht auch einfach nur eins, was ja vielleicht nicht den 120-Hertz-Bildschirm hat, aber trotzdem Instagram klarkommt und ich in Connection mit meinen Freunden bleiben kann. Ne, wenn man das jetzt mal als Gesetz darstellt, dass man irgendwie Social Media bräuchte. So. Ja. Und du das, koppelst das Handy, das 2.000-Euro-Handy, nicht an deinem glücklichen Leben. Du koppelst das Handy nicht daran, dass du Lust hast. Das ist kein notwendiges Bedürfnis. Ja. Das verursacht keine Unlust, sagt er. Also mach dich nicht abhängig von dem teuersten Handy, mach dich nicht abhängig von dem besten Essen, mach dich nicht abhängig, ne, das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast. Und er sagt jetzt weiter, das Geile ist an diesen Grundbedürfnissen, die wir eben gerade genannt haben, fuck, sind die einfach zu erreichen. Es ist leicht, sagt er. Ja, mal so, also weil ich jetzt gerade auch so an Wohnungssituationen denke, ich bin auch gerade bei einem Umzug, das ist schon manchmal leider nicht so leicht. Na, es sind ja deine Ansprüche, wohnen könntest du überall. Also, muss dazu sagen, er hat irgendwann in der Mülltonne gewohnt, aber das ist eine andere Geschichte. Ist das so? Letztlich klingelt auch irgendwas, ja, das habe ich glaube ich auch schon mal gehört. Aber okay, lass gleich nochmal drüber reden. Ja, aber wenn ich jetzt auch erstmal, das ist ja schon relativ basic, zumindest, man, das ist, war das nicht auch, hatten wir das also ja auch mal. Also Dach kriegst du ja in Deutschland immer über den Kopf. Im Podcast, aber hier ist doch auch ein Grundrecht, sich da wo zu wohnen, wo man wohnen möchte. Ne? So kann ich jetzt mal quasi dagegen argumentieren. Und ich finde, das ist schon tatsächlich, ne, das ist schon noch relativ basic, da würdest du mir ja zustimmen. Mhm. Und das ist schon schwierig teilweise umzusetzen, muss man sagen. Nicht jeder kann sich in München eine Wohnung leisten, das ist einfach so. Das so viel dazu. Aber ja, ganz viel anderes kann man ja wirklich streichen. Also das finde ich gerade einfach wirklich einen sehr schönen Punkt. Ich finde es eh immer toll, wenn wir das einfach auch so auf mein eigenes Leben oder ihr da draußen auf euer Leben anwenden könnt, was man hier so hört. Und das finde ich ja gerade, also da überdenken kann ich mir jetzt gleich mal durch meine Tasche wühlen und alles überdenken, was ich da zum Beispiel drin habe und brauche ich das überhaupt wirklich. Ja, das finde ich mega. Ja, und dich dann letztlich auch davon zu befreien. Befreien von nicht notwendigen Bedürfnissen, die irgendwie dein Leben doch ziemlich mitbestimmen. Ja. Und da ist die Reduzierung deiner Ansprüche zentral. Und er sagt weiter, der Vorteil ist halt in der Regel, dass die Grundbedürfnisse recht einfach zu befriedigen sind, besonders im Vergleich zu den, ja, den Nicht-Grundbedürfnissen. Ja. Beziehungsweise, ja, du kannst das Streben haben, immer den tollsten Urlaub zu haben, immer die tollste Kleidung, immer das geilste Essen. Sportwagen oder was. Genau, aber das ist schwer. Ja. Das ist total schwer, das immer zu erreichen. Man darf das natürlich nach Epikur, auch im Sinne des Vernunftprinzips, also er hat jetzt nichts dagegen, mal richtig geil zu essen. So, ne? Das ist voll in Ordnung. Da, also, ne, hedonistisch, Lust. Aber es geht auch darum, um Verzicht, um Selbstdisziplin, um ein gewisses Maß und zu wissen, dass man darauf verzichten kann, weil man nicht unglücklich wird. Sich wirklich bewusst zu werden, was sind von mir aus auch jetzt moderner gesagt meine Grundbedürfnisse. Also in der Psychologie gibt es Grundbedürfnisse, sowas wie, weiß ich nicht, Lustgewinnung und Unlustvermeidung ist ein Grundbedürfnis in der Psychologie. Wow. Aber auch so etwas wie Bindung, wie Sicherheit, Kontrolle, Zirkelschluss, Selbstdisziplin, Selbstwert, Erhöhung. Und das einfach sich bewusst zu sein und zu wissen, alles andere ist nicht gekoppelt an. Aber wichtig, ne? Gar nicht mehr so leicht unbedingt. Ja. Weil ich glaube, wenn, weiß ich nicht, stell dir vor, du hast jetzt irgendwie den Sportwagen gekauft und dann geht er kaputt. Oder sowas, ne? Und du hast vielleicht auch viel Geld da reingesammelt. Und dann ist da irgendwie plötzlich Schrott. Dann fühlst du dich ja erstmal scheiße. Also kann ich auch gut nachvollziehen. Aber eigentlich müsste man ja dann sagen: Ja, gut, so traurig muss ja gar nicht sein, weil ich meine, du hast ja noch all deine Grundbedürfnisse, die erfüllt werden. Und vermutlich bei jemandem, der sich mal einen Sportwagen leisten konnte, auch bestimmt ganz gut erfüllt werden, so die Grundbedürfnisse. Aber sich das bewusst zu machen, ist auch gar nicht mal so leicht, ne? Ja. Glaube ich. Ja. Da musst du ja erstmal wirklich ganz schön aktiv nachdenken und dich da auch philosophieren, echt nachdenken. Viel und auch reinfühlen irgendwie in so einen irgendwie vielleicht minimalistischeren Lifestyle. Ja. Ja, finde ich aber eigentlich sehr, sehr gut. Ja, und damit einher geht auch noch eine weitere Strategie, die da sehr anknüpft und auch ähnlich ist. Das ist nämlich diese aktive Reduzierung von Lust beziehungsweise dieses tatsächliche Aufrechnen auch von aktive Reduktion von Unlust und dieses tatsächliche Aufrechnen auch von Lust und Unlust. Also, dass man auch immer in die Zukunft gerichtet handelt. Also, dass man überlegt, okay, weiß nicht, in meinem Leben hat mir zum Beispiel der Flug, ich war jetzt in Japan zum Beispiel, hat mir total, da hat mir keinen Spaß gemacht. So. Und ich wusste auch schon vorher, das wird mir keinen Spaß machen. Aber ich nehme diesen Schmerz in Kauf, um dann quasi eine Erfüllung zu finden in diesen Bedürfnis von mir, diese Welt da einmal kennenlernen zu dürfen. Ohne jetzt da jedes Jahr hinfliegen zu können, weil dann hätte ich vielleicht auch wieder, ne, dann kommt diese und dieses starke Streben und dieses Müssen nach Japan, sondern es war jetzt ein Ziel über einen gewissen Zeitraum und ich habe vorher diese Unlust quasi in Kauf genommen. Und deine Lust der Neugierde zu befriedigen. Dann, ganz genau. Und weiter sagt er auch, wenn wir Schmerz haben, Der wird immer kommen, das ist auch in Ordnung. Die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Schmerz um und lohnt es sich, mit diesem Schmerz umzugehen? Es hätte ja auch sein können, ne, weiß ich nicht, dass ich, weiß nicht, finanziell gerade so schlecht aufgestellt bin, dass ich so, also vielleicht hätte es sich auch irgendwie gar nicht gelohnt, weil so viel Schmerz quasi auf der einen Seite ist und das würde meine Lust gar nicht aufwiegen. Und er sagt aber weiter, jetzt nehmen wir mal einfach den Alltag so, unser alltägliches Leben. Dann sind wir immer auch mit Schmerz konfrontiert. Zum Beispiel, wenn wir morgens irgendwie zur Schule fahren oder zur Uni oder zur Arbeit. Dann hilft es, diesen Schmerz zu kompensieren, solange er zu kompensieren geht. Also, ganz klassisch, wenn du Schmerz hast, wenn es dir gerade nicht gut geht, dann tu etwas, was dir gut tut. Ne, dieses tatsächlich Fühlen, was ich ganz am Anfang hatte. Also, geh spazieren, hör Musik, tu etwas, um deinen Schmerz zu kompensieren, weil dein Schmerz ja gerichtet ist auf etwas, was dir Lust bereitet. Also wie bei der Arbeit, was wir vorhin hatten. Letztlich gehst du ja arbeiten, weil du im besten Falle gute Momente da hast, weil du ein Gehalt bekommst, etc. Und er sagt weiter. Dann ist das jetzt damit gemeint? Ja. Also den Schmerz, was damit zu kompensieren, wenn es noch, also solange es möglich ist. Auch Schmerz, wenn er kommt, kann man ihn auf der einen Seite auch hinnehmen. Man kann ihn aber auch temporär kompensieren, damit man dann zu dem Ziel quasi des lustvollen Moments hinkommt. Und was ist damit gemeint, mit kompensieren gemeint? Kompensieren ist quasi, den umzuwandeln, beziehungsweise damit umzugehen. Also wenn du Schmerz hast, dann gehst du spazieren, dann wird der Schmerz weniger. Oder du hörst Musik, um dich abzulenken von dem Schmerz. Du machst etwas in dem Moment. Okay. Also so ein bisschen wie, wenn man jetzt arbeitet, ne, das als Schmerz jetzt mal, ist ja noch nicht immer ein Schmerz, aber ja doch, also ja, aber irgendwie Arbeit ist schon auch irgendwie Arbeit, ne, immer. Aber man nimmt das in Kauf, weil das ermöglicht dir ja super viel. Ne? Auch an Grundbedürfnissen, die einfach wichtig sind. Zum Beispiel wohnen, aber auch Freunde treffen, mit Freunden auch was unternehmen zusammen. Ne? Da, also das ist ja erstmal dann quasi den Schmerz, den ich da deswegen aushalte. Ja. Und dann muss ich diesen Schmerz, oder ist zumindest gut, sagt er, diesen Schmerz, den man aber trotzdem hat wegen der Arbeit, auch zu kompensieren. Mhm. Ist es dann mit diesen Grundbedürfnissen oder ist es noch ein extra Punkt irgendwie, dass man dann sagt, okay, so, und deswegen gehe ich jetzt abends nochmal irgendwie in die Sauna, um richtig zu entspannen? Genau, von der Arbeit. Kannst du in Sauna gehen, kannst du es mit Freunden machen zum Beispiel. Ja. Kannst du gemeinsam philosophieren. Ja, letztlich ist die Kompensation noch ein zusätzliches Mittel, beziehungsweise ein Umgang mit Schmerz. Also der Umgang mit Schmerz ist für ihn auch wichtig. Also weil wir auch immer mal wieder anteilig... Umgang mit Schmerz. Mhm. Genau, anteilig schmerzhafte Momente haben. Und gleichzeitig sich bewusst sein, sagt er jetzt auch. Also Work-Life-Balance. Genau, ja. Auch, ne? Balance oder Work-Life-Balance, genau richtig. Er sagt auch, entweder die Zeit oder das Leid sind klein. Entweder ist die Zeit oder das Leid sind klein. Dazu muss man sagen, er hat natürlich in einer Welt gelebt, wo man auch noch schneller zum Tode gekommen ist. Nämlich entweder ist es so, die Zeit oder das Leid sind klein. Das meint so etwas wie, entweder geht der Schmerz schnell rum. Zeit ist klein. Entweder geht der Schmerz schnell rum. Oder er führt sowieso zum Tod. Und dann ja, bist du quasi tot, dann hast du auch kein Leid mehr. Mhm. Also er sagt auch so etwas, da wo du bist, ist der Tod nicht. Und wo der Tod ist, da sind wir nicht mehr. Das Zitat kenne ich doch. Das meinst du vorhin, ne? Ja, das ist er. Da, wo du bist, ist der Tod nicht. Und wo der Tod ist, da sind wir nicht mehr. Ja, das finde ich ein gutes Zitat. Keine Angst vor dem Tod. Ne? Entweder die Zeit oder das Leid sind klein. Ja. Ja. Wie gesagt, bei ihm ist man auch noch schneller, also wenn man irgendwie starke Schmerzen hatte, etc., ist man auch noch mal viel schneller gestorben. Das ist vielleicht heute auch noch mal ein bisschen anders, aber... Ja. In der Regel geht halt Schmerz schnell um, beziehungsweise wenn du starken Schmerz hast, dann ist es irgendwann auch kein Leid mehr da, da du da nicht mehr bist, da wo der Tod ist. Wir hatten übrigens auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Tod, nur als kleine, wie sagt man unten hier, wenn da unten, ganz unten noch Querverweis. Ja, klar. Hab lang keine wissenschaftlichen Arbeiten mehr geschrieben oder gelesen. Ach so. Fußnote, oh, ja, genau. So, sorry. Genau, das als kleine Fußnote hatten wir auch mal einen Podcast zu. Aber okay, ja, finde ich alles gerade irgendwie eigentlich super cool. Mhm. Genau, und wenn wir das tun, ja. wenn wir tatsächlich danach leben, dann ist es so, und wir hatten ja auch Lust als Ziel, ja. Wie gesagt, es ist nicht diese grenzenlose Begierde, sondern so ein Freisein von Unlust und so dieser Umgang mit Schmerz, was wir auch gerade gesagt haben, und diese lustvollen Momente gerichtet auf die Grundbedürfnisse, die wir haben. Und wenn wir das tun und in dieser Mitte sind, so nenne ich es jetzt mal, in dieser Mitte sind, dann ist es so ein Gefühl von Zufriedenheit. So ein Gefühl, sagt er auch, von einer Ruhe. So ein Gefühl von einer Seelenruhe. Er nennt das auch Ataraxie. Eine Ataraxie, eine Seelenruhe in dir selbst. Du ruhst in dir selbst. Du hast die Erfüllung der Grundbedürfnisse. Du hast dich selbst zurückgenommen und weißt, dieses Streben nach dem Großen, was auch immer, ist gar nicht strebenswert, sondern es geht auch darum, ein glückliches, lustvolles Leben zu haben. Und lustvolles Leben heißt nicht zu jagen nach dem besten Essen, sondern das Essen, was du hast, zu genießen. Und du genießt auch ein gutes Essen viel mehr, wenn du nicht immer das genialste, beste, tollste Essen hattest, den genialsten, besten, tollsten Urlaub, sondern wenn es mal geschieht. Wenn du es dann bewusst wahrnimmst und in dieser Seelenruhe quasi als Zustand, ja, schwebst fast schon. Ist ja gar nicht so weit weg von, ich glaube, wie viele heutzutage das Leben eigentlich auch, oder ich weiß gar nicht, ob viele das so sehen. Ich sehe es auf jeden Fall auch so ungefähr, ne, auch mit diesem Ausgleich irgendwie. Nur, weiß nicht, man hat zum Beispiel, hat man einfach ein sehr, oder jetzt gerade merke ich es auch einfach, eben, Arbeit zum Beispiel ist aktuell einfach viel los, so, ne, es muss viel getan werden, aber es ist ja auch gut, weil ich mache das ja auch zum einen gerne und es erfüllt auch meine Grundbedürfnisse, was toll ist, ne, deswegen nehme ich diesen Schmerz in Anführungszeichen auch gerne dann in Kauf. Gleichzeitig merke ich dann aber auch, wie wichtig es ist, irgendwie Sport zum Beispiel zu machen, weil das ist dann für mich so ein richtig gutes Ding zum irgendwie Auspowern. Ich gehe zum Beispiel gerade einfach super gerne schwimmen. So, das macht mir dann einfach sehr viel Spaß. Und dann kann man sich auspowern und ist irgendwie, Ja. Ja, und danach fühlt man sich einfach viel, viel besser auch schon mal, ne? Das ist dann auch dieses, diese Balance, die sich dann da gerade so einpendelt, ne? Ja, und es zwischen ist was machen und dann wieder irgendwie was dagegen machen, gegen die Bedürfnisse, die man da hat. Ja, und es ist ein gefühltes gutes Leben, ne? Du fühlst dich dann ja auch tatsächlich gut, du. Ja. Du tust etwas und kommst aus einer Trägheit auch manchmal dann vielleicht heraus, mhm, die dir so eine Arbeit mit einbringt und du nimmst das gute Leben oder dieses besetzt halt als lustvolles Leben wahr und du, letztlich ist es das, dieses katasematische, also in der Mitte stehen, dieses Mittelding, dieses Wahrnehmen von deinen Bedürfnissen, dieses Befriedigen. Voll. Ja. Es ist auch nicht zum Beispiel 2 Wochen durcharbeiten und dann 2 Wochen nur noch Xbox zocken, zum Beispiel, ne? Weil das, dann wärst du einmal ganz auf der einen Seite und dann denkst du dir, oh, jetzt muss ich irgendwie ausleihen und dann machst du nur das. So, ne? Weil ich glaube, das führt dann auch bei vielen Leuten, so wie du es vorhin meinst, dann bist du irgendwann, hast du davon auch genug. So, dann geht's dir da auch kacke so mit. Aber wenn du immer so ein bisschen die Balance hältst und immer mal so ein bisschen arbeitest, dann ein bisschen wieder Entspannung und hast immer die Grundbedürfnisse sind befriedigt, dann bist du viel mehr in so einer Mitte. Genau, und wenn du in der Mitte bist, dann sensibilisierst du dich auch selbst für deine Bedürfnisse und für die Befriedigungen und für die Lust. Mhm. Du nimmst die ganz anders wahr. Du bist sensibler, was deine eigene Lust betrifft. Das ist nicht das, was du gerade gesagt hast. Ich kenne auch Personen, die dann sowas sagen wie, jetzt arbeite ich 10 Jahre hart und investiere ganz, ganz viel, mhm, und mache sonst gar nichts, mache keinen Urlaub, überhaupt nichts. Mhm. Und dann hab ich das lustvolle Leben. Das ist es gerade nicht. Und es ist ein... Ja, eine Lebensweise, die um die geht auch ums Hier und Jetzt. Es geht ums Hier und Jetzt und es geht auch um eine einfache Lebensweise. Epikur hat einfach gelebt. Er hat eine einfache Lebensweise geführt, weil er sich auf... Schlaue Lebensweise könnte man auch eigentlich sagen. Ne? Schlaue, weil du brauchst es ja gar nicht. Genau, unbedingt. Eine schlaue, auch in sich reduzierte Lebensweise, orientiert an diesen Bedürfnissen, die wir eben gerade erwähnten. Mhm. Und die sollten eine Befriedigung finden. Und er sagt dann selber auch, gelegentlich, was ich gerade gesagt habe, gutes Essen, guter Sex, was auch immer, hat er gesagt, die haben einen viel höheren Wert, wenn du sensibilisiert bist für deine eigene Lust. Und das erfährst du durch die Strategien und durch die Philosophie, durch das vernunftgeleitete, lustvolle Leben, sagt Epikur. Finde ich krass. Ja, eigentlich. Finde ich cool. Also, war es das von deiner Seite aus? Das ist das, was mir auf der Seele, okay, auf der Seelenruhe. Weil ich könnte jetzt auch noch ganz viel da irgendwie dazu sagen, aber das verschieben wir einfach mal, ne? Das ist jetzt irgendwie, hier haben wir jetzt so die Facts mitbekommen. In 2 Wochen bringen wir dann nochmal eine Folge raus, namens Aufnahmeschluss, wo wir da auch nochmal ganz entspannt drüber reden werden. Und auch einen Kritik-Podcast gibt es bei uns bei Patreon und Steady, weil ich da auch gerade auch nochmal dachte, da kann man bestimmt auch nochmal was zu kritisieren, aber das machen wir alles dann. Muss ich gleich mir selber auch nochmal meine Gedanken sammeln, aber das fand ich ja mega gut. Das fand ich ja super, Micha. Ja. Ja, Epikur ist ein guter. Ja, also ist tatsächlich, ein sehr guter. Müssen wir immer nochmal die Stoa machen, das waren so seine Kritiker, seine Gegner. Ja. Das stoische Leben. Ja. Das ist was anderes, ein anderes Thema. Heute das und absolut. Schaut selber, nach welchen Bedürfnissen ihr eigentlich strebt und wo ihr gerade steht, tatsächlich. Ja. Also fand ich auch wirklich, weil ich hatte... Ja, ach, das war jetzt einfach schon wieder, also ich bin jetzt einfach, also so langsam ist, könnte ich das auch nach der Podcast-Aufnahme sagen, klingt jetzt so wie Geschleime und das müssen aber die Leute da draußen gar nicht unbedingt hören, aber ich finde, die Latte ist wirklich mittlerweile hochgegangen, weil es wirklich die letzte Folge immer so war, dass irgendwie so spätestens im 3. Kapitel war so, ah ja, okay, krass, ja, und deswegen muss ich jetzt einfach mein Leben komplett umstellen. So, das war jetzt wirklich ein paar Mal so. Man kann es ja auch geil kombinieren, also wir hatten ja auch... Finde ich schon erstaunlich. Ja, auch, also... Das stimmt. Wenn ich mir das vorbereite, wird mir es auch immer selber wieder bewusst, welchen. Also, man muss sich das ja mal vor Augen auch führen. Die Gedanken sind alt, ne? Ja. Also, die mehr als 2000 Jahre. Also, die sind richtig, richtig alte Gedanken, die trotzdem eine Relevanz im Hier und Jetzt finden. Ja. Und es hat vieles auch wieder mit Vernunft zu tun. Auch in der Zukunft, ja. Mit Denken zu tun, aber irgendwie jetzt gerichtet auf ein lustvolles Leben. Und das, ja, scheint mir total. Total wichtig zu sein. Auf jeden Fall. Könnte ich jetzt auch wieder psychotherapeutisch richtig geil einsteigen, mache ich aber an der Stelle. Genau, das machen wir da einfach in 2 Wochen in einem Aufnahmeschluss-Podcast, machen wir das alles nochmal. Ey, Micha, vielen lieben Dank fürs Vorbereiten. Vorbereiten ist das Wort. Vorbereiten. Dieses Podcasts hier fürs Einlesen, ich fand's mega. Ich hoffe, ihr da draußen fand's auch gut. Falls ja, ihr kennt das Spielchen, lasst gerne eine Bewertung da bei Spotify oder bei iTunes und unterstützt uns doch auch gerne bei Patreon oder Steady. Da gibt es auch ganz viele tolle Benefits. Wir haben es gerade schon ganz kurz angesprochen. Vor allem, wenn ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch Zugang zu einem Kritik-Podcast, wo wir nochmal jetzt auch zum Beispiel Epikur uns anschauen werden und dann nochmal überlegen, okay, aber stimmt das alles, was er da so gesagt hat, oder kann man das vielleicht auch anders sehen? Genau, und so wie auch hier bei Epikur könnt ihr immer mal wieder abstimmen und partizipieren am Podcast. Genau, über die nächste Folge anders reinbringen und genau. Genau, so Epikur meinten wir, glaube ich, auch ganz am Anfang. Ja. Ne? Epikur war jetzt auch so eine Folge, die quasi von euch oder von den SupporterInnen da draußen mit abgestimmt wurde. Und auch noch ein ganz tolles Benefit, und darum soll es jetzt gehen. Die Menschen, die uns ganz besonders unterstützen bei Patreon oder bei Steady, die werden hier am Ende der Folge immer nochmal namentlich erwähnt. Und unser Dank geht an dieser Stelle ganz, ganz doll heraus an Cleo, an Erik, an Hanna, an Marc und an Mehmet, die uns ganz besonders doll unterstützen bei Patreon und bei Steady. Dann lass uns doch den heutigen Podcast mit einem kleinen Zitat beenden. Okay. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das Zitat kennt ihr schon und ich glaube, jetzt habt ihr es noch besser verstanden. Anfang und Ende unseres Lebens ist die Lust. Sie ist unser erstes angeborenes Gut. Sie ist Ausgangspunkt für alles Wählen und Meiden und Richtschnur zur Beurteilung jegliches Gutes. Alright. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.